Domian. Das 1 Live Talk Radio. 0800 5678 111. Im WDR Fernsehen und bei 1 Live. 0800 5678 111. So, ihr Lieben, ich grüße euch herzlich. Willkommen bei Domian, willkommen beim 1 Live Talk Radio. Unser Thema heute Nacht heißt plötzlich verschwunden. Gibt es in eurer Umgebung oder direkten Umgebung einen solchen Fall, dass ein Mensch plötzlich verschwunden ist? Vielleicht von heute auf morgen, vielleicht sogar von einer Minute oder einer Stunde auf die andere. Und ihr wisst nicht, was los ist. Liegt vielleicht ein Verbrechen vor oder gibt es private Hintergründe? Ich würde auch gerne mit Menschen sprechen, die mal verschwunden waren. Sei es nun freiwillig oder unfreiwillig. Wenn ihr mit mir also über dieses Thema sprechen wollt, dann ruft mich an. Telefonnummer 0800 5678 111, Faxnummer 0800 5678 110. Plötzlich verschwunden, unser Thema heute hier bei Domian. Erste Anruferin heute Nacht, das ist Cornelia und die ist 46 Jahre alt. Guten Morgen. Ja, grüß dich, Jürgen. Guten Morgen. Ich habe angerufen und zwar ist vor 4 Jahren mein Freund verschwunden. Mhm. Ich habe dann auch versucht herauszufinden, wo er abgeblieben ist. Das ist aber im Sande verlaufen. Vor 4 Jahren? Wie ist er verschwunden? Also es ist so gewesen, wir waren etwas über 2 Jahre zusammen. Er kam auch unheimlich gut mit meinem Sohn klar. Die beiden, das war also so eigentlich schon so ein Verhältnis wie Vater-Sohn und er wollte auch zu uns ziehen. Mhm. Dann hatte er gesagt, es war gerade im September dann ein großer Kirmes bei uns hier im Ort. Mhm. Und dann hatte er meinem Sohn versprochen, wir gehen auf diesen Kirmes. Ja. Er war abends noch da, wir haben also ganz normal, es war also nichts vorgefallen, wir haben ganz normal miteinander geredet, wir haben eigentlich so einen ganz ruhigen Abend gehabt. Ja, und als er ging, drehte er sich um, ich wohne in einer Parterre-Wohnung, ich ging noch bis zur Tür mit, ich dachte dann, ja, tschüss Schatz, bis morgen. Er drehte sich um, sagte ja, bis morgen, bestellen Sebastian schönen Gruß und ging. Und von da an war er nicht mehr zu sehen. Er hatte vor, mit Sebastian und deinem Sohn am nächsten Tag auf die Kirmes zu gehen. Ja. Ja. Ja. Seit diesem Tschüss im Treppenhaus hast du nichts mehr? Gar nichts mehr. Gar nichts mehr. Wie hast du dir, nun sind 4 Jahre vergangen. Ja, wie hast du dir denn damals das erklärt? Die ersten Tage, dass er sich überhaupt nicht gemeldet hat? Was ist da in dir vorgegangen? Also was eigentlich, ich war natürlich erstmal unheimlich sauer. Ja, weil, aber denkt man ja nicht im ersten Moment, da ist ein Verbrechen vorgefallen? Nein, und zwar, das kam so, dieser Freund hat mir immer erzählt, er arbeitet in einem sehr, wie soll ich sagen, prekären Beruf. Er ist also polizeilich in einer bestimmten Dienststelle, ich möchte das nicht weiter ausholen, wo er eigentlich gar nicht drüber reden darf, wo er auch in Einsätzen war, wo ich auch teilweise nicht war, wo er war. Er kam, war dann da und wurde auch wieder gerufen und musste dann wieder gehen. Gut, aber daher, wieso hast du nicht gedacht, er ist vielleicht umgebracht worden oder sowas? Das habe ich auch anfangs gedacht. Ich habe dann Zeitungen gelesen. Ich habe also versucht, in den Dienststellen, die eventuell in Frage kommen, anzurufen. Ich habe versucht, in dem Ort, wo er mal gewohnt hat. Hast du denn mit der Polizei auch Kontakt aufgenommen? Das habe ich nicht. Warum weil ich nicht wusste, ob diese Angaben, die er ja zu seinem Beruf gemacht hat, nun stimmen oder nicht. Aber das ist ja auch schon sonderbar, wenn man 2 Jahre mit jemandem zusammen ist und du weißt gar nicht ganz genau, wie er arbeitet, wo er arbeitet. Ja, und das ist das Blöde. Ich war immer sehr misstrauisch und ich lernte ihn kennen und er hat das auch gespürt und hat das ja auch mitgekriegt dann nachher. Er hat dann immer zu mir gesagt, du musst mir vertrauen. Also er hat gesagt, dass er bei der Polizei arbeitet. Ja, also er arbeitet bei einer Dienststelle, die im weitesten Sinne zur Polizei gehört, die in Köln sitzt. Er war abgestellt hier in einer Dienststelle, die nah unserem Ort ist. Aber nehmen wir mal an, dieses würde stimmen. dann hätte man dir doch mit Sicherheit irgendeine Auskunft geben können. Ja, das Dämliche war, er hat immer gesagt, er würde für diese Dienststelle arbeiten, eben auch so, dass das, er darf also nicht erkannt werden. Verstehe. Und wenn ich also anrufen würde, würden die mir sagen, diesen Herrn gibt es bei uns nicht. So, ja. Das heißt, du warst 2 Jahre mit einem Menschen zusammen, offensichtlich wohl verliebt, oder du hast ihn sehr gemocht auch, ja, sonst ist man das ja nicht. Also, und der ist von heute auf morgen weg. Ja. Reißt das nicht eine ganz tiefe Wunde in einem Jahr? Ja, das ist auch etwas, was heute noch Thema ist zwischen Mann, Sohn und mir. Was glaubst du denn, was da für Beweggründe waren? Ich weiß es nicht. Ich kann das auch nicht nachempfinden, was in ihm vorgegangen sein mag oder was da passiert ist. Ich habe also, wie gesagt, ich habe auch ein bisschen recherchiert. Ich habe versucht, da irgendwie Licht in die Sache zu bringen, ohne jetzt groß in deinem dienstlichen Bereich vielleicht da was auszurühren. Stichwort privater Bereich. Wenn man 2 Jahre mit jemandem zusammen ist, muss man doch wissen, wo er wohnt zum Beispiel. Ja, diese Wohnung, die ich als deine kannte, war aber nicht seine, wie sich herausgestellt hatte. Das war also von jemand anderem angemietet. Ja, da hast du dann nachgeforscht und die. Da habe ich nachgeforscht. Da war er dann auch nicht mehr in der Wohnung. Nein. Gab es denn irgendwelche Bekannten oder Freunde oder Verwandten von ihm, die du auch kennengelernt hast? Nein. Keine. Überhaupt nicht. Hättest du es für möglich, dass das eine Art Heiratsschwindler war? Das glaube ich nicht, weil er wusste, dass bei mir also nichts zu holen ist. Ich bin schon erwerbsunfähig zu dem Zeitpunkt gewesen. Ich bin sehr früh schon in Rente geschickt worden. Machst du dir dennoch Vorwürfe, dass du sagst, ich bin ja zu blauäugig auch in diese Beziehung reingegangen? Ja. Und das Schlimme ist, was eigentlich auch der Grund war, weshalb ich angerufen habe heute, wenn das Leute hören, die in einer ähnlichen Situation sind oder auch Leute, die so etwas gemacht haben, weil du auch vorhin sagtest, du würdest gerne mit Leuten sprechen, die sowas vielleicht mal von der anderen Seite her mitgemacht haben, die wissen gar nicht, was sie auch diesen Menschen antun. Wann hast du denn angefangen, Abstand von ihm zu nehmen? Bis heute noch nicht. Bis heute nicht. Nein, ich würde eigentlich gerne mal mit ihm reden, was damals vorgefallen ist oder was in ihm vorgegangen ist. Auch wissen, ob das, was er mir alles erzählt hat, auch wirklich wahr gewesen ist. Also du gehst davon aus, dass er lebt. Und du gehst davon aus, dass er freiwillig nicht mehr zu dir gekommen ist, freiwillig sich davon gemacht hat. Jetzt hätte man ja doch damals an deiner Stelle auf jeden Fall die Polizei benachrichtigen können. Denn nehmen wir mal an, es liegt ein Verbrechen vor, wäre es für die Polizei vielleicht auch hilfreich gewesen, deine Aussage zu bekommen. Dicht machen können sie ja immer noch, wenn er in einem Bereich, in einem geheimen Bereich arbeitet. Da denke ich auch heute oft drüber nach. Vielleicht habe ich da einen Fehler gemacht. Ich habe auch manchmal noch so mit dem Gedanken gespielt, auch heute das nochmal aufzurollen, weil ich eigentlich, wie gesagt, ich diese Unklarheit, nicht zu wissen, warum, wieso und wo ist er. Hattest du so ganz im Hinterkopf oder im Hintergrund, als du hier heute Abend angerufen hast, auch vielleicht die Überlegung und die Hoffnung, es kann ja sein, wenn auch die Chance ganz gering ist, dass der das hier hört, dass der mich, Cornelia, hört. Ja, ein bisschen auch, ja. Und ihm quasi die Botschaft zu übermitteln, sage mir nur, warum du das gemacht hast. Was war das? Denn was das Schlimme ist, ich denke, als Erwachsener hat man eine andere Einstellung dazu und kann auch anders damit umgehen. Aber ich denke, da war ein Kind, der war damals, gerade als er ging, 10 Jahre. Und gewiss ist das für das Kind sehr schlimm, aber für dich war für ihn ganz fürchterlich. Als Partnerin ist es der pure Horror auch, Cornelia. Also, es fällt mir auch jetzt noch schwer, merkst du sicher auch, darüber zu reden. Ich kann solche Menschen auch im Nichts nachvollziehen. Nehmen wir mal an, es wäre wirklich irgendetwas passiert in seinem Leben, dass er gehen muss. Dann hätte er zumindest dir schriftlich etwas hinterlassen können und sagen, pass auf, ich kann nicht anders, ich muss, mach dir keine Sorgen. Dann das wäre zumindest ein Zeichen von ihm gewesen. Das ist es ja auch, was mich so nicht zur Ruhe kommen lässt. Wenn er mir geschrieben hätte, die die Gründe vielleicht nur angerissen hätte. Weshalb und wieso. Vielleicht ist er ja verheiratet gewesen, was ich ja nicht weiß. Also du möchtest das heute alles noch von ihm wissen und machst ihm auch quasi das Angebot. Und du würdest ihm keine Vorhaltung machen und keine Vorwürfe. Nein. Du wärst einfach froh über etwas mehr Informationen. Ich würde gerne wissen, was wirklich damals Sache war, ob er mich vielleicht auch belogen hat, aus welchen Gründen jetzt auch immer. Ich möchte einfach nur diese Gewissheit haben, dass endlich die Wahrheit so ans Licht kommt. Also ich glaube, dass die Chancen vermutlich sehr gering sind. Ja. Aber vielleicht, ne? Man weiß es ja nie. Und du hast diese Chance hier jetzt genutzt und die Plattform, vielleicht ergibt sich ja irgendetwas daraus. Also ich denke, ich habe ja den Namen meines Kindes genannt, dass er dann schon weiß, mit meinem Namen verbunden mit dem meines Sohnes. Ja. Und wenn er das hört, dass er das weiß. Ich denke mir, er hat einen Schlüssel noch immer von mir, von meiner Wohnung. Also er könnte jederzeit also hierher kommen. Moment, er hat den Schlüssel von deiner Wohnung? Von meiner Wohnung. Hast du da nicht Angst, dass da irgendwas passiert? Doch, ich hatte anfangs ganz furchtbar Angst. Inzwischen ist das verschwunden. Weil ich einfach denke, er war eigentlich immer zu mir und meinem Sohn gut. Dennoch, wenn sowas Seltsames passiert ist, hätte ich das Schloss ausgetauscht. Habe ich nicht. Weiß ich auch nicht warum. Weil ich vielleicht immer noch gehofft habe, er kommt zurück. Weiß ich nicht. Ich denke, das wird der Grund sein. Anders kann ich mir das nicht erklären. Also ich hatte keine Angst, dass er, dass also dadurch was Böses uns passiert. Gut, Cornelia, wir wollen mal hoffen, dass es vielleicht eine Reaktion gibt. Und wenn sich bei uns jemand meldet, er sich bei uns meldet, reichen wir das gerne an dich weiter. Ja, das wäre schön. Alles Gute. Ja, danke. Tschüss, Cornelia. Und auch nochmal, eure Sendung ist klasse. Vielen Dank. Danke. Dankeschön, ne? Tschüss. Unser Thema heute Nacht heißt plötzlich verschwunden. Gibt es jemanden in eurem Umfeld, vielleicht sogar eine ganz nahe Person, die von heute auf morgen, mir nichts, dir nichts, wie man so sagt, verschwunden ist? Gibt es Leute, die jetzt zuschauen, die sich mal aus dem Staub gemacht haben? Oder die vielleicht unfreiwillig auch verschwunden sind, die Opfer eines Verbrechens geworden sind, einer Entführung beispielsweise? Wenn ihr mir darüber erzählen wollt, dann ruft mich an, Telefonnummer 0800 5678 111. Das ist die kostenfreie Telefonnummer und die kostenfreie Faxnummer 0800 5678 110. Und wenn ihr Fax, bitte nicht vergessen, die Telefonnummer drauf zu schreiben, damit wir euch dann zurückrufen können. Jetzt bin ich verbunden mit Melanie und die ist 21 Jahre alt. Guten Morgen. Ja, Herr Jürgen. Melanie, was ist, was ist in deinem Umfeld vorgefallen? Ja, ich bin auf der Suche nach dem Vater meines Sohnes. Mein Sohn ist jetzt 9,5 Monate alt. Und als ich das letzte Mal vom Leon, so heißt er, vom Leon gehört habe, da war ich in der im fünften Monat schwanger. So heißt der Vater, Leon. Leon, ja. Leon Taylor. Ja, also er ist Amerikaner, war hier in der Nähe stationiert auf der NATO Airbase. Und wir haben uns kennengelernt und ja. Wie lange hattet ihr eine Beziehung miteinander, ein Verhältnis? Etwas über ein halbes Jahr. War schon eine Beziehung, war kein Verhältnis, war schon eine Beziehung. Also war schon ernst gemeint. Ja, er wusste, dass du schwanger bist. Ja, natürlich. Ja. Also als wir das letzte Mal telefoniert haben, war er im ehemaligen Jugoslawien, im Kosovo. Er konnte mir aber nicht ganz genau sagen, wo, was, wie, warum. Hat ganz geheimnisvoll getan. Und dann haben wir aufgelegt und wir wollten auch wieder telefonieren und dann hast du keinen Anruf mehr. Nichts mehr von ihm gehört? Gar nichts mehr. Und du hast du irgendwelche Nachforschungen versucht anzustellen über das Militär oder über Familienverbindungen oder irgendwas? Ja, also ich habe, das Problem ist noch, dass ich seine Sozialversicherungsnummer nicht habe, weil wenn ich seine Sozialversicherungsnummer hätte, dann könnte ich über die Air Force was rausfinden. Das geht nur mit der Nummer, das geht nicht mit dem Namen. Ja, die stellen sich sehr leicht quer. Also ich habe auch mit dem Jugendamt gesprochen, ganz klar. Die suchen auch nach ihm. Und die haben gesagt, also das ist super schwer, ohne die Sozialversicherungsnummer was da ausfindig zu machen. Das dauert also sehr viel länger. Also du hast dich schon an das amerikanische Militär gewandt und die haben aber dir nicht weiterhelfen können oder wollen. Ja, also das war so, ich habe seine alte Adresse in Amerika angegeben, die letzte, die ich gewusst habe, bevor er nach Jugoslawien, also ins ehemalige Jugoslawien geflogen ist. Und ja, und habe bis jetzt nichts vom Jugendamt gehört, also denke ich, dass da dass wir da nicht rausfinden konnten. Gibt es denn irgendwelche gemeinsamen Freunde oder dass du Freunde von ihm kennst, zu denen du noch Zugriff hast? Gibt es nicht? Nee, gibt es nicht. Niemand. Also ich weiß, also ich hatte die Telefonnummer von seiner Mutter in Amerika. Mhm. Jetzt ist es aber so, dass die umgezogen ist. Mhm. Und dann ist es sehr schwer. Die Leute, die da wohnten, die waren sehr verständnisvoll, wussten aber nicht, wo die Leute hingezogen sind. Und du hast auch nicht den Namen der Mutter? Ja, die Mutter heißt Selma Taylor, also. Mhm. Aber es gibt so viele Taylor in Amerika wie der Müller. Ja, das ist wahrscheinlich sehr schwierig, aber ich meine, naja, gut. Ja, ich weiß wohl, er hatte vor unserer Beziehung eine 7-jährige Beziehung in Hamburg. Mhm. Auch dieser Beziehung, also wir haben auch einen Sohn zusammen. Mhm. Das ist der einzigste Anhaltspunkt, den ich habe. Aber diese Frau heißt Eva. Mhm. Und hatte er denn mit dieser Frau Kontakt damals noch, als ihr zusammen wart? Nee, nicht der Schwester. Also. Ja, also kein Liebeskontakt, aber Kontakt, weil der Vater des Kindes ist. Ja, so mit dem Sohn, klar. Das er war auch schon mal zwischendurch dann dorthin gefahren. Und, Das heißt, diese Frau könnte vielleicht wissen, wo er ist. Ja. Das ist also mein einzigster Hoffnungsschimmer. Eine Frau, die in Hamburg lebt, die Eva heißt. Genau, und, der Sohn heißt Erik. Der Sohn heißt Erik und den du suchst, der heißt Leon Taylor. Ja, genau. Mhm. Was glaubst du denn jetzt? Was ist denn deine Vermutung, warum er sich nicht mehr meldet? Ja, also ich bin total hin und her gerissen. Es ist ja nun jetzt eine lange Zeit vergangen, ein gutes Jahr. Und mal bin ich der Meinung, Mensch, vielleicht ist ihm ja doch was passiert, weil er ist eigentlich so eine ehrliche Haut, muss ich ganz ehrlich sagen. War denn eure Beziehung so von deiner Warte aus, wie du es hast beurteilt, innig und tief und war es eine große Liebe? Wart ihr verliebt ineinander? Ja, doch. Doch. Mhm. Doch. Ich meine, klar, man kann jetzt sagen... Ja, man guckt nicht in die Menschen rein, ne? Nee, eben. Also viele sind 30 Jahre verheiratet und kennen ihren Mann immer natürlich noch nicht. Ne? Kann es denn sein, kam mir gerade so spontan der Gedanke, dass er sich einfach aus dem Staub gemacht hat, auch aufgrund der Tatsache, dass du nun schwanger geworden warst? Ja, auf jeden Fall. Mhm. Ja, also manchmal bin ich tierisch wütend und manchmal einfach nur traurig, weil ich sehe jeden Tag meinen Sohn und er sieht ihm auch sehr ähnlich und hat auch viel von ihm. Und dann denke ich, meine Güte, der verpasst doch eine Menge. Mhm. Der verpasst doch was nicht. Das ist so ein tolle Sache da passiert und der macht einfach auf dem Staub. Wie lange sollte er denn im Ex-Jugoslawien eingesetzt werden damals? Weißt du? Normalerweise nicht lange. Mhm. Normalerweise nicht lange. Und dann sollte er... Zu der Zeit war der Präsident Clinton in Rammstein. Mhm. Ich weiß noch, das war um die Zeit rum. Und da musste er auch irgendwie auf dieser Station dann wieder sein. Das heißt, es war geplant, dass er dann wieder zurück nach Deutschland geht. Ja. Ja. Aber wie gesagt, hin und her gerissen. Und manchmal denke ich eben, was ist was passiert? Andererseits denke ich, Mensch, das hätte man doch auch in den Nachrichten gehört, dass ein US-Soldat... ja, das mit Sicherheit, ja. Ja, eben. Aber es kann ja auch irgendwas was anderes passiert sein, was nicht groß solche Nachrichten geht, was gar nicht im militärischen Zusammenhang steht. Ja. Vielleicht ist er schwer krank geworden ist oder... Ja, eben, ganz genau. Einen normalen Unfall irgendwo hatte oder man weiß es ja nicht. Ja, ganz genau. Und ich bin es auch meinem Sohn schuldig, dass ich da schon mich ein bisschen bemühe, weil ich meine, er wird irgendwann auch Fragen stellen. Natürlich, ja. Papa, wer ist mein Papa? Ja, ja. Und, also gesucht wird Leon Taylor, amerikanischer Soldat. Ja. Und es gibt eine ehemalige Beziehung in Hamburg, die Eva heißt. Ja, ganz genau. Mhm. Ich will jetzt nicht den Namen. Nein, das machen wir. Nee. Aber von diesen Namen gibt es also sehr viele in Hamburg und habe selbst auch schon versucht rauszufinden. Sollte diese Frau jetzt zuschauen, dann hat die sich sowieso wiedererkannt in der Geschichte, in der die du erzählt hast. Ja, ganz bestimmt. Also Leon ist jetzt knapp 40 sein. Mhm. Ist also einiges älter als ich. Mhm. Um das nochmal zu erwähnen. Ja. Also Melanie, an dich auch nur das Angebot. Natürlich helfen wir, wenn hier irgendetwas einläuft an Informationen, geben wir es sofort an die Betroffenen weiter. Mhm, das ist super. Alles Gute. Dankeschön. Schöne Grüße an den Kleinen. Wer ist der? Devin. Devin. Devin. Devin. Das ist aber auch ungewiss. Das ist ein amerikanischer Name. Devin? Devin. Ja, also ich habe das erste Mal, dass ich ihn gehört habe und habe direkt gesagt, das ist ein Name für meinen Sohn. Devin. Ah, na gut, dann grüßt Devin von mir. Mach ich. Tschüss. Danke. Tschüss. Herzlich willkommen, Birgit. Ja, hallo, 33 Jahre alt. Guten Morgen. Ja, guten Morgen, Domian. Auch eine Geschichte von einem verschwundenen Menschen. Ja, und zwar bin ich vor 2 Jahren, habe ich alles stehen und liegen gelassen und bin... Du hast es gemacht? Ja. Vor 2,5 Jahren? vor 2 Jahren, genau. Ja. Fast 2 Jahre hat sich das jetzt gejährt. Hattest du eine Familie in der Zeit? Meine Eltern, die haben in Bayern unten gelebt und ich hatte einen sehr großen Freundeskreis und ich hatte in dieser Zeit eine Beziehung gehabt zu einer Frau, sie hat ein Kind und sie ist dann verstorben, also beide sind verstorben an einem Autounfall. Die Frau und das Kind? Genau. Mhm. Und danach hast du diesen Schritt unternommen? Ja, ungefähr so ein Jahr später. Ein Jahr später? Ja, war dann ziemlich depressiv und das ging dann alles nicht mehr. Überall, wo man hingefahren ist, hat man ja die Erinnerungen gehabt, dass wo man gemeinsam unterwegs war. Was hast du damals beruflich gemacht? Ich habe damals als Schlosserin gearbeitet. Als Schlosserin, Und dann bist du auch von heute auf morgen abgehauen? Ja. Wohin? Ich hatte einen Hund gehabt, mein Auto, und dann habe ich mich ins Auto gesetzt und bin einfach losgefahren. Und im Endeffekt bin ich in Hannover gelandet. In Hannover? Kommend aus Süddeutschland. Genau. Also gebürtig bin ich eine Berlinerin, also nähe Berlin. Dann nach Bayern und dann von Bayern hierher. So, du warst in Hannover. Hattest du das ein bisschen vorbereitet? Hast du große Koffer gepackt und dir irgendwie Geld noch besorgt? Oder bist du wirklich so... Ich habe das mir innerhalb von 3 Tagen überlegt. Na, immerhin. Dann, dann habe ich alles gepackt, Geld abgehoben und dann bin ich losgefahren. Jetzt warst du in Hannover. Und was dann? Dann bin ich irgendwie da hängen geblieben. Warum eigentlich Hannover? Keine Ahnung. Zufall. Es hätte auch Köln sein können. Ja gut, aber man hängt dann mit deinem Auto und deinen paar Sachen und ein bisschen, wahrscheinlich auch nicht so viel Geld, bist dann in Hannover. Was macht man dann in Hannover? Mietet man dann ein Zimmer oder ein Hotel? Oder? Ja, ich habe mir erst eine Arbeit besorgt. Da habe ich dann in so einer kleinen Kantine gearbeitet. Und dann habe ich mir ein Zimmer besorgt und dann bin ich da geblieben. Wie lange bist du dann weggeblieben? Ich bin immer noch weg. Du bist immer noch weg? Ja. Ich bin immer noch weg. 2 Jahre. Wissen denn jetzt mittlerweile deine Leute, wo du bist, deine Eltern zum Beispiel? Nein. Ich habe sie mal über Bekannte halt angerufen, auf dem AB gesprochen, dass ich dann eben noch am Leben bin. Aber ansonsten habe ich mich eigentlich nie wieder gemeldet. Nein. Nach wie langer Zeit hast du auf den Anrufverantworter gesprochen? Ein Jahr später. Ein Jahr später erst? Ja. Hast du nicht Mitgefühl gehabt mit deinen Eltern, die sich ja bestimmt große Sorgen gemacht haben? Ja, schon. Ich habe nicht so ein gutes Verhältnis zu meinen Eltern. Aber es gab doch sicher irgendwelche doch nahestehende Menschen, Freunde oder Verwandte noch. Ich kann es gar nicht mal richtig erklären. Ich konnte einfach nicht. Ne? Also ich wollte auch nicht mehr. Also ich hatte keine negativen Erfahrungen mit meinen Freunden oder ähnliches. Im Gegenteil. Aber ich verstehe es nicht so recht. Du hattest ein großes Unglück zu verwinden, zu verarbeiten, nämlich den Tod deiner Freundin. Ja. Aber nimmt man dieses Unglück, diese Trauer, denn nicht mit von Süddeutschland nach Hannover und ist es nicht völlig egal, wo man dann lebt, man ist traurig? Das schon, aber es sind ja auf der anderen Art so viele Veränderungen treffen dann auf einen ein, dass man auch oftmals gar nicht mehr zum Nachdenken kommt. Aber warum hast du das denn dann so heimlich gemacht? Du hättest auch sagen können, okay, ich breche hier jetzt alles ab, ich sage all meinen Leuten Bescheid, ich fange ein neues Leben in einer anderen Stadt an. Und dann wäre es ja ein sauberer eine saubere Beendung gewesen des Abschnittes. Ich hatte ja gar nicht vorgehabt, dass ich so lange wegbleibe. Ich bin ja vorher, also 14 Tage, 3 Wochen so durch Deutschland erstmal gereist. Und habe viel nachgedacht und so. Und wie es der Zufall wollte, bin ich dann eben hier gelandet und hier geblieben. Hinzu kommt natürlich auch, wenn man jetzt so nach 2 Jahren, dort wieder anruft oder auftaucht, kann ja auch kaum sagen, hey, jetzt bin ich wieder da. Ne? Dann muss man natürlich sehr viele Erklärungen abgeben. Ja, ja. Und das scheut mich natürlich auch ein bisschen. Das heißt, es gab ein einziges Lebenszeichen von dir, nämlich der Spruch auf den Anrufbeantworter deiner Eltern. Ja. Und das Verhältnis war es wirklich schlecht oder nur nicht so besonders doll? Nicht nur, also schlecht auch nicht. Ich habe mich immer bloß unverstanden gefühlt, also allein schon wie ich lebe. Ne? Und hast du Geschwister auch? Ja, ich habe eine Schwester. Und wie war das Verhältnis zu der früher? Uns wurde mal gesagt, wir sind wie Tag und Nacht. Ne? Also wir haben uns auch nicht so, also so eine innige Bindung hatte ich eigentlich nie zu meiner Familie gehabt. Also in den 2 Jahren kam nie so das Gefühl auf, das Gefühl des Heimwehs? Nein. Auch nicht das Gefühl des schlechten Gewissens, Mensch, ich muss... Schlechtes Gewissen schon. Das schon. Das schon, aber auf der anderen Art. Ich habe letztens wieder mal drüber nachgedacht, ob ich denn jetzt noch mal vorbeifahre und alle meine Freunde und Eltern besuche. Aber ich bin momentan noch gar nicht dazu bereit. Das geht noch gar nicht. Es gab damals doch bestimmt auch ein paar ganz enge Freunde, ne? Ja. Oder? Ja. Denen hast du natürlich auch sehr wehgetan, ne? Ja, das ist mir auch bewusst. Die auch ein Jahr vielleicht gedacht haben, du bist ein Opfer, auch Opfer eines Verbrechens geworden oder sowas. Weißt du übrigens, dass ob man polizeilich nach dir gesucht hat? Das hat man nicht gemacht. Hat man nicht gemacht. Das hat man nicht gemacht, nein. Warum hast du keinen Abschiedsbrief hinterlassen? Weil du nicht wusstest, wie lange du weg sein wirst? Doch, das habe ich schon gemacht. Also ich habe schon ein paar Zeilen geschrieben gehabt, dass ich dann fahre. Ach so, das schon. Da konnte man ausschließen, dass da nichts, kein Gewaltverbrechen vorliegt. Ja, genau. Ah ja. Das hatte ich schon getan. Ja. Aber ist es dir denn durch diese Aktion jetzt gelungen, ja, mit deinem Unglück und mit der Trauer einigermaßen zu Rande gekommen zu sein? Ja. Das ich lebe jetzt seit einem Jahr wieder eine neue Beziehung. Mhm. Und also mir geht es seelisch eigentlich viel besser, als ich damals noch dort unten gelebt habe. Macht dir das manchmal so ein bisschen Angst vor dir selbst, dass du sowas Radikales getan hast? Ja. Ich habe nie gedacht, dass ich das jemals könnte. Ja, ich habe eine sehr gute Arbeit gehabt, ich habe eine tolle Wohnung gehabt, ja. Also einen tollen Freundeskreis. Mhm. Aber wenn man unglücklich ist, dann kann man viele Sachen auch gar nicht so erklären, auch nicht zu sich selbst. Ich habe gewusst, also entweder fahre ich jetzt oder ich bringe mich um. Also nur diese beiden Möglichkeiten hatte ich für mich gehabt. Du sagst gerade auf Stichwort, du hast eine schöne Wohnung gehabt. Du konntest ja nur ein paar Sachen im Koffer mitnehmen in deinem Auto. Mhm. Also das ist jetzt profan, aber trotzdem die Frage, denkt man nicht auch daran, auch die schönen Sachen zu Hause, meine Kleider, die Couch oder die Anlage oder weiß ich was? Ja, schon. Das ist alles unter den Hammer gekommen dann, ne, irgendwann. Ja, ich hatte dann auch auf dem AB, also neben das Lebenszeichen, hatte ich dann auch gesagt, dass eben die Sachen dann eben verkaufen sollen oder verschenken sollen. Lebt man ja in Deutschland oder so in der westlichen Zivilisation in sehr vielen Verpflichtungen. Da gibt es Versicherungen oder Krankenkassen und so, die alle so die Adressen von einem haben. Wie hast du das denn gemacht? Hast du dich bei allen gemeldet und sagst, ich wohne jetzt hier? Oder? Nein, also habe ich nicht gemacht. Gar nicht. Da hat auch keiner mal nachgeforscht? Oder? Überhaupt nicht. Wissen deine jetzigen Freunde und auch deine jetzige Partnerin von dem, was du da gemacht hast? Meine Partnerin weiß es. Freunde nicht, nein. Ist dir das auch ein bisschen peinlich, das zu erzählen? Weniger. Also mir macht es einfach keinen Spaß zu erklären, warum man solche Sachen tut. Und Verständnis, also viele Leute denken dann, mein Gott, Birgit, du bist so brav in deiner Arbeit und machst die Sachen alle brav und eher wieder schon in dieser Richtung. Mhm. Und dass du sowas zustande bringst, also dann kommt dann immer so, das kann ich dir gar nicht glauben. Ne? Das ist ein Witz, das glaubt sowieso keiner. Also meine Freundin habe ich ihm erzählt. Jetzt redest du nicht so gerne darüber, über die Beweggründe. Hast aber dennoch bei mir angerufen und es hier jetzt erzählt. Warum? Ich habe heute eingeschaltet, ich bin gerade von der Arbeit gekommen und ließ das plötzlich verschwunden. Und da war doch die eine Frau, die ihm gesagt hatte, ich weiß jetzt nicht, ihr Mann ist verschwunden oder ihr Freund. Ein Freund, genau. Genau, und sie wollte gerne mal hören, wie es dann Leute drüber denken, die das selber tun. Und aus diesem Grund habe ich eigentlich gesagt. Also ich glaube, das ist natürlich noch ein viel gravierender Fall, wenn man eine Partnerschaft plötzlich verlässt. Ne? Ja. Ich glaube, das kann man gar nicht entschuldigen, dass man einem Partner sowas antut. Ich weiß nicht, wie die Beziehung dann läuft. Ne? Manche machen sich ja auch was vor und denken, eine Partnerschaft, die geht gut und im Grunde genommen verkümmert dann der andere nebenher. So. Ja gut, aber du hast immerhin noch einen Brief hinterlassen. Das ist ja schon mal auch ein wichtiges Signal. Ne? Ja. Du bist glücklich in Hannover? Ja. Lustig, die Flucht nach Hannover, von Süddeutschland nach Hannover. Ja, ist komisch. Und ausgerechnet Hannover. Und bist du wieder in deinem alten Beruf? Nein, hier in Hannover findet man ja die Arbeit. Die brauchen keine Schlosserinnen in Hannover. Nee, brauchen sie nicht. Ist ja auch für eine Frau eher ungewöhnlich, ne? Ich habe noch nie eine Schlosserin gesehen. Ich habe noch einen zweiten Beruf, ich bin Glaserin noch. Glaserin? Glaser und Schlosserin. Ah ja. Und in dem Beruf arbeitest du jetzt als Glaserin? Nee, ich arbeite als Servierin. Als Servierin? Ich habe nach so eins nach Hause. Ah ja. Und Ja, hier findet man keine Arbeit als Schlosser oder Glaser. Das ja. ist ein bisschen ein Problem. Wobei, Glas geht ja immer kaputt, denkt man sich. Ne? Und eine nette Glaserin ist doch auch was Schönes, wenn die nach Hause kommt und die Fenster wieder repariert. Ja, ich mache dann so mehr Kunstverglasung. Ach so, ah ja. Birgit, schön, dass du angerufen hast. Ja, deine Sendung Dank. Ist übrigens ganz, ganz toll. Ne? Vielen Dank. Ich wünsche dir was. Ich wünsche dir auch was. Tschüss. Tschüss. Ach, auf die Sekunde. 1:30 Uhr, kleine Pause. Auf die Sekunde. Ich bin heute mit einem sehr netten Taxifahrer gefahren und der hat mich gefragt, warum macht ihr eigentlich immer diese Pause in der Mitte? Und ich war dann auch etwas irritiert, weil es eigentlich keine Begründung dafür gibt, außer die, dass wir das immer schon gemacht haben. Und wir es deshalb eigentlich auch weiter fortführen. Diese eine Minute, eine kleine grüne Pause, grün wegen der grünen Wasserflasche. Hier ist Radio 1 Live und das WDR Fernsehen und das Thema heute Nacht hier in unserer Telefon-Talkshow heißt plötzlich verschwunden. Und wir haben gerade einen Hinweis bekommen von einem Zuschauer, der sagte uns, dass es im Internet eine Seite gibt unter www.suchmeldung.de. Da kann man die Meldungen oder den Suchappell hinterlassen und man kann da auch ein bisschen rumgucken, ob man vielleicht das findet, was man sucht. Wir suchen auch was. Das ist jetzt ein bisschen einfacher und nicht so ernst wie unser Gesamtthema heute. Es gibt demnächst ein neues Buch über Domian. So eine Art Domian-Fanbuch. Und wir sind auf der Suche nach Eltern, die ihr Kind Domian genannt haben. Es gibt einige, das wissen wir. Wir würden gerne mit diesen Eltern Kontakt aufnehmen, vielleicht ein kleines Foto machen und den kleinen Domian dann neben dem großen Domian in dem Buch verewiglichen. Und wir suchen auch noch Ehen, nämlich Ehen, die durch uns hier entstanden sind. Das gibt es auch. Aber wir senden nun schon 5 Jahre und wir können nicht alle Informationen hier bei uns behalten. Also wir suchen Leute, die sich über unsere Sendung hier kennengelernt haben und jetzt glücklich verheiratet sind. Bitte schreibt uns ganz schnell, möglichst auch mit Foto, schreibt an den WDR 1 Live Redaktion Domian 50600 Köln. WDR 1 Live Redaktion Domian 50600 Köln. Jetzt bin ich verbunden mit Holger und Holger ist 29 Jahre alt. Ja. Hallo. Hi. Erstmal muss ich sagen, ich wünschte, eure Sendung wird eine Stunde länger gehen. Ich habe so echt interessante Gäste, das reicht nicht in einer Stunde. Ja. Ich sage immer, wir sind ja froh, dass wir die eine Stunde überhaupt haben. zum Thema. Ja, zum Thema. Ich habe jetzt die ganze Zeit zugehört und musste echt feststellen, in meinem Umfeld irgendwo, das ist fast normal mit diesem Verschwinden. Also mein Bruder ist eine Zeit lang verschwunden, ich bin eine Zeit lang verschwunden. Ach. Und eigentlich rufe ich jetzt an, weil ich jemanden suche, der verschwunden ist. Wie, in welchem Umfeld lebst du? Ich habe Gott sei Dank ein Umfeld, wo nie jemand verschwunden ist. Du, ja, ich weiß nicht. Moment, mal kurz, du warst auch noch verschwunden? Ja. Für wie lange? 5 Jahre. Ach so, mal 5 Jahre warst du verschwunden? Ja. Du hast 5 Jahre verschwunden? Ja, das war relativ normal, finde ich. Du bist 29, wann war das? Ich war 15, ich bin dann abgehauen. Von 15 bis zu deinem 20. Lebensjahr? Ja, ja. Auch so Nacht- und Nebelaktion? Das war Nacht- und Nebelaktion. Und wo warst du für die 5 Jahre über? Ich war überall. Ich habe also eine Europatournee gemacht. Ich war eigentlich überall. Nur um nicht mit meiner Mutter in Kontakt zu kommen. Hast du auf der Straße gelebt, auch? Auch, ja. Aber du hast ja ein Kind quasi noch, ja, ein Jugendlicher mit 15 Jahren. Schlimme Dinge wahrscheinlich auch erfahren, oder? Ja. War es in dem Elternhaus so bedrückend für dich, dass du sagtest, alles kann nur besser sein als bei meiner Mutter? Ja, meine Mutter hatte, Also es gibt da eine ziemlich lange Vorgeschichte, ich kurz das ab. Mhm. Meine Mutter hat einen neuen Bekannten kennengelernt und der war nicht so nett, wie Männer eigentlich sein sollten. Und ich habe ihr dann einfach nur gesagt, er oder ich. Und sie war dann der Meinung, ihn heiraten zu müssen. Und dann habe ich halt die Konsequenz gezogen. Wo geht man denn als 15-jähriger Junge, wenn man sich dafür entschieden hat zu gehen, wo geht man da zuerst hin? Was hast du gemacht? Also ich bin in Norddeutschland aufgewachsen, in Flensburg. Ich bin erstmal nach Hamburg gefahren, beziehungsweise getrennt. Und dann bleibt eigentlich nur der Bahnhof. Warst du bist du auf den Strich gegangen auch? Ja. Auch mit Drogen wahrscheinlich viel in Kontakt gekommen? Gott sei Dank nicht. Gott sei Dank nicht. Gott sei Dank. Und hast dich mit dem Strichergewerbe erstmal so finanziell auch über Wasser gehalten? Ja. Mehr oder weniger. Wie lange war das? Wie lange ging das in Hamburg? Das ging, oh Gott, circa eineinhalb Jahre. Also ich habe dann... Ich denke immer noch so über die ersten Wochen nach, wenn man als 15-Jähriger in so ein Milieu reinkommt. Woher wusstest du überhaupt, dass man am Bahnhof so was machen kann und auch so Geld verdienen kann? Wusste ich nicht. Der Bahnhof war eigentlich der Platz, wo ich abgesetzt worden bin von dem netten Autofahrer. Und ich wollte eigentlich weiter runter nach Süddeutschland und dann wollte ich ins Ausland. Und dann habe ich immer gedacht, naja, Bahnhöfe sind immer gut, dann kannst du Verbindungen haben. Und dann. Ich hatte also auch ein bisschen Geld mitgenommen. Und irgendwie kam es dann, man unterhält sich dann, man sitzt dann lange und wartet, wie kann man das irgendwie so eine Bahnfahrkarte bezahlen oder so, dann reicht das Geld irgendwann nicht mehr und dann kommt man automatisch in Kontakt. Und wie hast du dann die ersten Wochen und Monate in Hamburg gewohnt? Wo hast du eine Unterkunft gehabt? Immer wieder mal bei anderen Leuten, also immer wieder Leute, die man da getroffen hat und irgendwann hat man dann auch, ich sag jetzt mal, so eine Art Freundschaften aufgebaut zu anderen Leuten, die da waren und ja. Das ist jetzt ziemlich lange her schon, du bist jetzt fast 30 Jahre alt. Ja. Als ich das gerade ausgesprochen habe mit dem, bist du auf den Strich gegangen, hast du richtig gezögert, Ja zu sagen? Daraus schließe ich, dass dir das sehr noch ans Herz geht oder sehr an die Substanz. Ja. Also ich habe, ich glaube, das war jetzt zu Weihnachten eigentlich erst meiner Mutter erzählt, was alles gewesen ist. So lange habe ich also auch gebraucht für mich. Hat deine Mutter dich denn damals nicht suchen lassen von der Polizei? Doch. Aber die haben dich nicht erwischt? Nee. Dann bist du irgendwann ins Ausland auch noch gegangen? Ja. Das war eigentlich eine sehr schöne Zeit. Was hast du da gemacht im Ausland? Da habe ich also überall gejobbt. Ich war am Strand, habe auf irgendwelche Häuser aufgepasst. Ich habe alle möglichen Sachen gemacht. Ich habe in Kneipen gearbeitet. Das war eine schöne Zeit. Und nach 5 Jahren hast du dich selbst entschieden zu sagen, ich gehe wieder zurück. Ich melde mich bei meiner Mutter. Nee, nicht ganz. Eigentlich ist mein Bruder dran schuld, dass ich mich gemeldet habe. Also er wohnte damals auch in Hamburg. Und ich bin nach dem Auslandstrip halt wieder nach Deutschland zurück und bin dann in Obdachlosenwohnheim rein und bekam auch die Bundeswehreinberufung. Und die ging dann zufällig auch nach Hamburg hoch. Und, aber woher wussten die denn überhaupt, dass du da bist und wo du lebst? Ja, also wenn man in so einem Wohnheim ist, man muss sich melden, ach so, also Einwohnermeldeamt und solche Sachen. Daher wussten die das. Und ich hatte dann auch das entsprechende Alter erreicht, wo man dann zum Bund muss. Ja, und als ich dann in Hamburg stationiert war und es mir auch wieder besser ging, habe ich dann halt mal mit meinem Bruder telefoniert und habe ihm aber auch darum gebeten, bitte nicht meine Mama anzurufen, aber wie Brüder so sind. Hat das doch gemacht? Ja. Und dann hat die Mutter sich bei dir gemeldet, oder? Mein Bruder hatte mich dann nochmal angerufen und hat dann mir gebeichtet, was er dann angestellt hat und... Dann blieb mir eigentlich fast keine andere Wahl mehr. Nun ist die Mutter ja, so wie du es gestellt hast, offensichtlich schuld daran gewesen, dass du das getan hast. Ja, richtig schuld. Also ich habe ihr früher die Schuld dafür gegeben. Habt ihr euch heute versöhnt? Ja. Wir haben eigentlich ein sehr, sehr gutes Verhältnis mittlerweile wieder. Hat sie denn sehr gelitten daran, dass du weg warst? So wie sie sagt, ja. Und mittlerweile glaube ich ihr das auch. Gibt es denn diesen Stiefvater auch noch? Gott sei Dank nicht. Also den hat er abgeschossen. Das war jetzt deine Geschichte, die du gar nicht erzählen wolltest, ne? Du wolltest etwas, du suchst auch einen Menschen. Ja, ja. Wen suchst du? Eigentlich ist das so eine Art Vaterfigur für mich gewesen und den suche ich. Und zwar ist das der Bernd. Den Bernd habe ich kennengelernt, auch wieder in einer Wohngemeinschaft, allerdings für ehemalige Strafgefangene. Mhm. Und da bin ich gewesen, oder bin da eingezogen und er kam kurze Zeit später auch nach. Wann war das? Wie viele Jahre liegt das zurück? Das ist jetzt, ja, dreieinhalb Jahre, so um den Dreh rum. Ist das her. Und er kam also ziemlich krank an, also er ist Alkoholiker zu dem Zeitpunkt gewesen, gebrochenes Bein und also richtig elend kam er da an. Mhm. Und hat sich also auch eingeschlossen in sein Zimmer, wollte mit nichts und niemandem was zu tun haben. Und ich war damals so, ich hatte mein Zimmer, ich hatte mein Taschengeld und arbeiten brauchte ich nicht, warum auch so. Ne? Und er hat es halt geschafft, innerhalb von 2 Wochen wirklich sich so hoch zu rackern, dass er sich wieder pflegt, dass er sich um einen Job kümmert. Der ist also mit Krücken ist er zur Arbeit gegangen. Der hat es auch ganz, ganz schnell geschafft, eine eigene Wohnung zu bekommen. Also eine Vorbildfunktion für dich. Ja, ja, ja. Wie viel älter ist er als du? Also er muss damals so um die 40, 45 gewesen sein. Ist denn daraus damals so eine Freundschaft auch entstanden zwischen euch beiden? Ja, auf jeden Fall. Und er hat dich dann auch motiviert, dass du auch mit... Er hat mir in den Hintern getreten, damit ich aufstehe, damit ich was mache. Ja, ja. Also eine ganz wichtige Person. Gute Freundschaft, väterlicher oder so eine Vaterfigur, hast du gesagt. Ja, so, dieser Mann, dieser Bernd, ist dann plötzlich verschwunden auch. Ja, also er hatte es, er ist vorher schon mal abgegangen, er hatte es angekündigt, er hatte da eine Wohnung dann gehabt und hat die auch super toll eingerichtet und bla und überhaupt und hat es dann angekündigt, er möchte ganz gerne wieder nach Spanien. So, da hat er eine zweite Heimat für sich gefunden. Und er möchte da ganz gerne wieder runter. Ich dürfte also seine Wohnung haben und alles war alles okay. Ja. Und ich habe diese Wohnung dann auch genommen und dann nach einem halben Jahr später fahre ich durch Zufall durch die Straßen und sehe ihn wieder. Und er sagte dann, naja, das hat da unten nicht geklappt und jetzt ist er wieder hier. Und dann haben wir dann wieder versucht, dieses Vaterverhältnis wieder aufzubauen. Und das ging auch sofort, als wenn er nie weg gewesen wäre, war das. Und er war also jeden Tag bei mir, ich war jeden Tag bei ihm und er hat mir geholfen, ich habe ihm geholfen. Aber? Und irgendwann war er dann wie immer abends dann bei mir. Wir haben dann noch Kaffee getrunken, wir haben nur Flachse gemacht und so. Und dann sagt er so, er müsste jetzt los und dann ist er weg. Und seitdem ist er weg. Passt das in sein Verhalten eigentlich so rein, auch dir gegenüber? Wenn nein. Es dann, eigentlich nein. Nicht, ne? Es ist halt kein, weil er sagt Bescheid, wenn was ist. Ja, aber es ist ja auch kein korrektes Verhalten einem Freund gegenüber, ne? Nein. Weil du hast dir ja dann wahrscheinlich auch Sorgen. Hast du die Polizei benachrichtigt? Ich persönlich nicht. Also ich habe erst gedacht, ihm ist irgendwas passiert, weil das war nicht normal. Ich wusste, dass er wahrscheinlich, wenn er weg ist, wieder zurück nach Spanien ist, aber er sagt dann Bescheid. Du sagst, ich persönlich nicht. Haben andere Leute die Polizei benachrichtigt? Ja. Seine Freundin hat zum Beispiel die Polizei benachrichtigt. Aber da ist nichts rumgekommen bei den Menschen? Gar nichts, gar nichts. Möchtest du diese Sendung jetzt auch als Plattform nutzen, ihn vielleicht anzusprechen, wenn er vielleicht... Ja. Also ich bin zum Beispiel auch 2-mal unten in Spanien gewesen, weil die Freundin mir halt sagte, wo er früher gewohnt hat und habe ihn wirklich da gesucht, wochenlang und ich habe nichts gefunden, kein Lebenszeichen, gar nichts. Also er heißt Bernd und du bist ja Holger und er wird, wenn er zuschauen sollte, natürlich sofort kapiert haben, wer du bist. Ja. Und du bittest ihn ganz einfach um ein Lebenszeichen. Ja, ich möchte einfach nur wissen, lebt er überhaupt noch? Und wenn er lebt, was ich sehr hoffe, warum? Ja, weiß er an dich heranzukommen? Wohnst du noch da, wo du damals gewohnt bist? Nee, leider nicht. Das heißt, ich bin also umgezogen. Das heißt, der Bernd, wenn er das gerne möchte, wenn er jetzt zuschaut, muss er das über uns machen und wir reichen das an dich weiter. Ja, also das ist für mich ein sehr, sehr großes Bedürfnis. Ja. Also auch hier bei dir auch nochmal, Holger, die Chancen sind äußerst gering, ne? Äußerst gering. Aber hoffen wir auch bei dir. Zu deiner Vorrednerin oder meiner Vorrednerin da, sie meinte, sie wäre seit 2 Jahren und hätte sich nur einmal gemeldet. Ich habe 5 Jahre gebraucht, um mich zu melden, aber es geht. Also Eltern haben für sowas Verständnis. Naja, das kommt doch schon. Meine Mama hat es auf jeden Fall gehabt. Also ich glaube, es gibt Eltern, die durch die Hölle gehen, wenn nur ein paar Tage die Kinder weg sind. Ja. Alles Gute und wir drücken die Daumen. Alles klar. Tschüss. Ciao. Heti, 23 Jahre alt, guten Morgen. Hallo Domian. Hallo Heti. Du vermisst jemanden? Ein sehr aufwühlendes Thema, muss ich sagen. Ja, finde ich auch, ja. Es kommt so einiges wieder hoch. ja, plötzlich verschwunden. Plötzlich verschwunden ist mein Bruder, der mein leiblicher Vater ist. Das ist jetzt etwas komplizierter wahrscheinlich. Das heißt, so kompliziert eigentlich gar nicht. Ich bin von den Großeltern meines Vaters adoptiert worden. Von Großeltern? Entschuldigung, von den Eltern meines Vaters, also von meinen Großeltern. Von meinen Großeltern, adoptiert worden als Baby und bin halt in dem Glauben aufgewachsen, dass mein leiblicher Vater mein Bruder ist. Deshalb sage ich halt auch immer mein Bruder, weil das ist für mich halt mein Bruder. Mein Bruder ist dann halt gleich nach, ja, kurz nach meiner Geburt nach Hamburg gegangen, also weiter weg von uns, weil er mit der Situation nicht klar kam. Zudem ist er noch schwul. Das heißt, er war verheiratet, war aber eigentlich schwul, hat dann ein Kind bekommen und ist mit dieser Situation nicht klar gekommen und ist dann praktisch gegangen. Aber meine Eltern wussten immer, wo er ist. Es gab zwar nicht häufig Kontakt zu ihm, also so vielleicht einmal im Jahr, also zu Weihnachten oder zum Geburtstag hat er mal angerufen. Du musst bei ihm stoppen. Ja. Weil ich wahrscheinlich wie viele andere Leute auch noch immer noch über die Grundkonstellation nachdenken. Du nennst ihn nur deinen Bruder. Er ist nicht dein Bruder. Er ist mein leiblicher Vater. Er ist dein leiblicher Vater, weil du bei den Großeltern aufgewachsen bist. Genau. Du hast aber das nicht gewusst, auch als Kind nicht, und hast gedacht, das ist dein Bruder. Ja, genau. Ich habe es erst mit 14 erfahren und da hat sich natürlich da nichts geändert. Deshalb ist es für mich auch heute eigentlich noch mein Bruder. Das ist, ne, man hat dann seine Eltern und seinen Bruder, das ändert sich einfach nach so vielen Jahren. Bei mir auf jeden Fall nicht. Jetzt hat dein Bruder, welcher dein Vater ist, der ist schwul. Er ist schwul. Aber hat dennoch ein Kind in die Welt gesetzt? Ja, richtig. Und du meinst, dass er damit nicht klargekommen ist? Damit ist er nicht klargekommen, das weiß ich heute. Also er ist halt weggegangen, er hat halt den Abstand gebraucht, das ist ja okay, aber wir wussten immer, wo er ist. Als ich 16 war ungefähr, fing ich dann an, Kontakt zu ihm aufzubauen. Allerdings war dieser Kontakt oder dieser Wunsch sehr einseitig. Er hat mir auch klipp und klar gesagt, er kann mich nicht als Tochter sehen. Wie viele Jahre seid ihr auseinander? 19. 19 Jahre. Ja. Also er könnte mich niemals als Tochter sehen, sondern das könnte er halt einfach nicht. Wie kann er dich denn sonst sehen? Als Schwester. Als Schwester. Er hat mich auch immer als Schwester gesehen. Ja gut, damit könnte man ja auch noch leben, ne? Das ist ja auch nicht so schlimm. Damit kann man leben. Ich konnte damit auch leben. Es gab halt so Phasen, die hat man halt, oder die hatte ich halt, dass ich halt gesagt habe, ja, wer bin ich? Ich habe dann also auch nachher meine leibliche Mutter kennengelernt und dann halt auch, ja, eigentlich ist er dein Vater. Aber im Endeffekt... Das ist nicht auf Gegenliebe gestoßen, er wollte gar keinen Kontakt mit dir haben. Aber irgendwann ist er dann gänzlich verschwunden. Genau, ich wollte ihn dann besuchen in Hamburg zum zweiten Mal und er war auch damit einverstanden. Er hatte ein Hotel in Hamburg, der Reeperbahn, das war ein Stundenhotel für Schwule. Und ich habe mit ihm telefoniert und habe gesagt, okay, ich komme dann morgen. Und er hat gesagt, du, das geht jetzt nicht, ich muss auflegen. Hier wird gerade alles aufgelöst, ich melde mich. Ja, und ich habe über 2 Jahre nichts von ihm gehört. Das heißt, er hat sich nicht gemeldet? Er hat sich nicht gemeldet. Hast du denn dann so nach einer Woche, 2, 3 Wochen nochmal nachgeforscht? Ja, natürlich. Und da war nichts mehr? Da war nichts mehr. Das Hotel war auch aufgelöst. Das Hotel war soweit aufgelöst. Ich habe dann natürlich ehemalige Arbeitgeber, also ich hatte schon 2, 3 Nummern in Hamburg und auch Namen, mit denen ich was anfangen konnte, angerufen, die mir aber alle nicht weiterhelfen konnten. Konnten oder wollten? Ich denke erstmal konnten, ich weiß es nicht. Also für die war das genauso erstaunlich, dass er plötzlich weg war. Aber so plötzlich war er ja nicht weg, wenn er das Hotel noch aufgelöst hat. Das heißt, da ist ja ein Plan. Also gut, das weiß ich nicht. Für mich war es von heute auf morgen. Ich weiß nicht, wie lange er da geplant hat, das weiß ich nicht. Wie lange liegt das Ganze alles jetzt zurück? Das liegt 4 Jahre zurück. 4 Jahre. Hast du dann in diesen 4 Jahren noch irgendwelche Aktivitäten gestartet? Ja, ich hatte dann, ich habe einen Anruf einmal bekommen von jemandem aus Hamburg, der mir halt gesagt hat, er hat davon gehört, dass ich meinen Bruder halt suche. Und er könne mir nur sagen, ich sollte mir keine Sorgen machen, er wäre nicht krank. Weil natürlich dann auch in der Familie die Frage ging, ist er krank? Gerade weil er ja auch halt schwul war, ist er irgendwie krank und... Nur ist man nicht automatisch krank, wenn man schwul ist. Natürlich nicht, aber das sind Gedanken, die man hat. Ja. Ne? Ja. Leben deine Großeltern noch? Ja. Ja. Wie stehen, also es gab auch keinen Kontakt zwischen den, zwischen ihm und seinen Eltern dann? Nein. Das gab es auch nicht. Wie stehen die denn zu dieser ganzen Geschichte, dass er so plötzlich verschwunden ist? Also meine Mutter ist fast daran zerbrochen natürlich, ne? Deine Großmutter? Ja, die ja eigentlich meine Mutter ist, ne? Also ich bin ja adoptiert, das sind für mich meine Eltern, meine Großeltern. Mhm. Also jetzt ist etwas... Jetzt ist es ganz kompliziert, das lassen wir mal weg, das ist jetzt auch... Also seine Eltern praktisch sind daran zerbrochen. Hast du denn auch eine These, eine Vermutung, oder ihr in der Familie, habt ihr wahrscheinlich ganz viel darüber gesprochen, warum macht er das? Darüber hat man gesprochen, aber man ist nicht dahinter gekommen. Und der Punkt ist ja halt, dass nach 2 Jahren halt ein Brief von ihm kam, aus Berlin, in dem er aber nur geschrieben hat, es ging ihm gut, und er würde sich wieder melden. Und wir haben dann aber nachgeforscht, wir wussten also, in welcher Stadt er ist und haben dann auch über das Einwohnermeldeamt dort seine Adresse bekommen. Und ich habe ihm dann geschrieben, woraufhin er sich auch gemeldet hat wieder. Und es ist dann auch wieder ein Kontakt entstanden. Und wie vorhin schon die junge Frau gesagt hat, die halt verschwunden ist, war das halt auch bei meinem Bruder so, dass er Angst hatte vor Fragen. Das ist also ein Grund, war, sich vielleicht nicht bei uns zu melden, um nicht erklären zu müssen. Und je mehr Zeit vergeht, desto größer wird die Hürde, ne? Ja. Und je mehr Fragen sammeln sich an. Und deshalb hab ich halt zu ihm gesagt, okay, ich frage nicht, du kannst mir erzählen, wenn du erzählen willst, weil das für mich halt wichtig war, dass man ihn damit nicht abschreckt. Ja. Ne? Und wir haben halt auch sehr viel gesprochen. Er hat mir also den Grund, warum er damals gegangen ist, den weiß ich bis heute nicht. Mhm. Ich weiß nur, dass es um viel Schulden ging, um viel Geld ging, mehr weiß ich nicht. Also das hat er mir nie erzählt. Ich weiß nur, dass er... Wo habt ihr denn euch denn getroffen dann überhaupt? Wir haben erstmal telefoniert und haben uns dann, ich bin dann natürlich sofort nach Berlin gefahren, das war gar keine Frage für mich. Er hat mir also dann auch erzählt, dass er also, er sich das Leben nehmen wollte. Das heißt, er konnte dir das nicht erklären, warum er das in Hamburg gemacht hat damals? Nein. Er hat es nicht erklärt. So, jetzt gab es dieses eine Mal nochmal eine Zusammenkunft. Nein, es gab danach sogar noch einen Kontakt. Erstmal wieder. Und wie lange dauerte der? Der dauerte ein Jahr und der war auch sehr intensiv. Der war dann so intensiv, dass sich nachher eine Tochter-Vater-Beziehung aufgebaut hat. In diesem Jahr. Gerade dadurch, dass er halt verschwunden war. Ich habe also erfahren, er war obdachlos, er wollte sich das Leben nehmen. Das war jetzt missverständlich. Ich dachte, ihr hättet jetzt seit dieser Zeit in Hamburg überhaupt gar nichts mehr miteinander zu tun gehabt. Doch, es war ein Jahr ein Kontakt. Ist er denn jetzt wieder abgetaucht? Jetzt ist er wieder weg, ja. Seit 1,5 Jahren ist er wieder weg. Und Und du stehst genauso ratlos da wie vorher, obwohl ihr einen intensiven Kontakt gehabt habt. Ja, noch ratloser, weil dieser intensive Kontakt bestand. Nimmst du es ihm übel? Irgendwo nehme ich ihm übel. Weil wir nach dem ersten Mal darüber gesprochen haben, wie verletzend das ist für die Angehörigen. Und gerade für mich ist es halt jetzt schwierig gewesen, weil man halt diese Beziehung aufgebaut hat. Natürlich. Und ich würde es ihm sehr übel nehmen. Du stehst jetzt wieder vor dem Nichts. Ja, natürlich. Ja, ja. Und das ist total verletzend. Und es ist zum Beispiel auch total verletzend, ich bin jetzt schwanger. Und wir haben uns mal darüber unterhalten, wenn ich mal ein Kind kriege, was sage ich dem Kind? Das ist dein Opa oder das ist dein Onkel? Und der hat immer gesagt, ich würde mich freuen, wenn du sagen würdest, ist mein Opa. Weil er dann so weit war zu sagen, du bist meine Tochter. Er weiß aber auch gar nicht, dass du schwanger bist. Natürlich nicht. Und ich weiß nicht, das Problem ist halt auch, normalerweise würde ich sagen, okay, vielleicht meldet er sich wieder. Aber dieser Kontakt war halt so intensiv, dass ich gesagt habe, uns kann nichts mehr trennen jetzt. Wir sind so weit gekommen. Umso schlimmer und umso verletzender. Ja. Weißt du, vielleicht ist das die entscheidende Information gewesen in diesem Gespräch, dass du schwanger bist. Ja. Vielleicht. Du verstehst, ne, worauf ich hinaus will. Wenn er hört, und vielleicht macht ihn das weich oder öffnet ihn das. Und würdest du denn ihm dennoch, trotz aller Verletztheit und auch trotz allem Zorn, der entstanden ist, ihm die Hand reichen und sagen, okay, komm. Natürlich, immer. Hauptsache, du bist da und wir müssen auch nicht erst groß quatschen. Mhm. Wir sind erstmal wieder zusammen. Ich habe oft gesagt, ich habe keinen Bruder mehr. Aber das ist niemals so. Ich würde ihm immer wieder die Hand reichen. Und genauso ist es mit meinen Geschwistern und Eltern halt. Also es gibt niemanden in der Familie, der ihn abstößt. Ne? Hoffen wir in diesem Fall, in deinem Fall auch. drücken wir ganz fest die Daumen, dass die betroffene Person heute Nacht zufälligerweise uns gesehen oder gehört hat. Ich hoffe es auch. Alles Gute. Dir auch, Domian, und danke. Viele Grüße an dein Team. Die sind super lieb alle. Das ist richtig aus. Tschüss, Hilchen. Danke, tschüss. Thomas und Diara ist auch irgendwo noch im Hintergrund. Thomas 29? Genau. Hallo Thomas. Grüß dich. Also, plötzlich verschwunden. Ja, wir beide. Ihr beide? Ja. Thomas und Diara. Genau. Diara ist deine Freundin vermutlich? Ja. 21 Jahre alt. Genau. Seit wann seid ihr weg? Seit August, also September. Von wo seid ihr weg? Pass auf, es geht darum. Fange ich mal ganz schnell an. Sie hat als Prostituierte auf dem Straßenstrich gearbeitet. Mhm. Und wir sind geflüchtet. Ihr Zuhälter hat uns gesucht, hat uns gefunden, da in meiner Wohnung. Daraufhin sind wir geflüchtet, aus der Wohnung heraus, weil wir weg mussten, haben alle Dämme abgebrochen, sind ins Ausland. Mhm. Da hat uns dieser Zuhälter auch gefunden. Mhm. Darauf ist die Polizei mit ins Spiel gekommen und da haben wir uns entschlossen, alles abzubrechen, alles, was es gibt. Und dann haben wir eine Wohnung, alles unter falschen Namen, haben uns Nebenjobs gesucht und leben jetzt, ja, verschwunden. Aber wirklich verschwunden. Ganz verschwunden. Ganz verschwunden. Ganz anonymisiert. Absolut. Keiner weiß die richtigen Namen, keiner weiß, wo wir herkommen, keiner weiß überhaupt was von uns. Mhm. Weil wir halt diese Doppelbelastung, kriegen von beiden Seiten Druck. Einmal vom Staat und einmal halt von ihrem Ex. Sag mal, Thomas, wie geht denn das überhaupt? Das habe ich gerade schon mal gefragt. Wie so formal? Man muss ja sich irgendwo. Dies melden? Ja, anmelden zum Beispiel. Du musst ja deinen Original-Personalausweis vorlegen. Wo? Bitte? Bei wem? Beim Vermieter? Nee, beim Einwohnermeldeamt. Warum muss ich denn zum Einwohnermeldeamt? Ich miete irgendwas in der Großstadt. Anonymität ist dort gegeben. Aber fordert zum Beispiel dein Vermieter nicht? Nichts. Der ist froh, wenn er seine Wohnung vermietet hat in einem gewissen Viertel. Ist er froh, wenn er seine Wohnung los ist. Also es gibt niemanden, keine Institution, keine Versicherung, wie ich es vorhin schon sagte. Niemanden, der jetzt eure Adresse hat. Nein. Und den Namen, und informiert ist über die jetzigen Namen. Nein, die Krankenkassen haben wir über die Familien laufen. Also die wissen, dass wir existieren, darum helfen die uns. Sie müssen dazu sagen, also meine Familie und ihre Familie unterstützen uns. Sie wissen, dass wir leben und deshalb halten sie die Krankenkasse oben. Das ist das Einzige, was im Staat hier bei uns gibt. Wir müssen ja krankenversichert sein. Krankenversichert, genau. Das ist das Einzige. Versicherung und so, das kann man alles. Das ist alles uninteressant. Was für Lebensversicherung, die wird storniert. Mhm. Was gibt es? Ich fahre kein Auto, das bedeutet, ich bin nicht nachvollziehbar. So, also. Beim Konto, wie geht das, wenn man in. Konto? Alles nur Bargeld. Alles Bargeld. Ein Konto. Mhm. Ich bin keine Mieter, kann ich bar einzahlen. Ich gehe zu deiner Sparkasse und zahle das bar. Geht das noch? Ich denke, dass heute viele Sachen einfach nur noch über Einzugs. Nein, ich muss 3 Mark bezahlen bei der Sparkasse und 5 Mark bei der Bank, wenn das so ist. Mhm. Also ich lasse alles nur mit Bareinzahlung. Seit August seid ihr jetzt weg? Ja. Mhm. Was macht ihr? Wie verdient ihr euer Geld? Also ich jobbe schwarz auf dem Bau und sie jobbt schwarz über Kellner und arbeitet so nebenbei. Und da verdient man sich das natürlich sehr gut, weil man halt keine Abgaben leisten muss. So, und dementsprechend leben wir also versteckt. Das einzige Problem, man hat natürlich immer Angst, wir meiden das Nachtleben, das ist ganz klar. Wir gehen also zurzeit überhaupt nirgendwo hin, weil gerade im Nachtleben sind natürlich die Personen unterwegs. Das ist hier ein Modell, wie man... Ja, ein Modell ist es auch nicht, aber es ist halt eine Möglichkeit jetzt für euch, erstmal eine Weile Ruhe zu haben. Also wir rechnen mit 2 bis 3 Jahren. Darauf wollte ich hinaus. Wie lange kann man das aushalten? Wir rechnen 2 bis 3 Jahre, dass das unser Ziel ist. Wir haben uns jetzt eine schöne Wohnung noch, aufgrund dessen, weil wir uns finanziell mehr gesichert haben, noch schön gut. Wir haben uns einen kleinen Hund geholt, unser Leben, wir bauen uns in unserer kleinen Wohnung unser Leben auf, weil wir einfach heraus, es ist ja eigentlich Lug und Trug, wir müssen Leuten das vorspielen, wir bauen keine Freundschaften auf, weil... Es ist ein sehr einsames Leben auch, ne? Stell ich mir vor. Ja, sie hat ihm mal gesagt, wir haben eigentlich nur uns und den Hund. Und das ist es. Und dabei muss es bleiben erstmal, ne? Die Polizei weiß auch nicht Bescheid. Die sucht sie ja. Naja. Soll ja aussagen, aber genau deshalb. Fühlt ihr euch denn jetzt so sicher, dass ihr auch keine Angst habt, auf die Straße zu gehen, dass der Typ, der Zuhälter, vielleicht doch das irgendwie... weit weg. Der hat ja auch nur einen gewissen Radius. Und wenn wir uns nicht in den Verhältnissen wieder einfinden, wo sind sie denn im Rotlichtviertel? Aber da halten wir uns nicht auf. Also, die Chance ist immer da, aber man kann sie gering halten, ne? Und das tun tun werden. Was hast du vorher beruflich gemacht? Ich war Industrieelektroniker. Mhm. Das heißt, alles ist auch weg, ne? Alles. Mhm. Aber deine Familie oder die Familie deiner Freundin, die wissen auch Bescheid, dass ihr lebt? Also, nur, dass wir leben. Die Krankenkasse hast du gerade schon gesagt. Wir wollen keinen Kontakt, weil es könnte, wir wollen keine Gefährdung. Wir wollen nur, wir machen unser Ding. Wir wollen zusammen sein. Also dürfen auch nur wir uns gefährden in dem Sinne. Also leben wir unser Ding. Thomas, jetzt wird unsere Leitung gleich gekappt. Die Sendung ist zu Ende. Du grüßt mir ganz herzlich deine Freundin. Mach ich. Und ich wünsche euch alles Gute. Alles klar, ja. Wiederhören. Okay, ciao. So, ihr Lieben, das war's für heute. Die Sendung plötzlich verschwunden. In der Technik Annette Bastian. Morgen sind wir mit einer freien, mit einem offenen Telefon-Talkshow da. 1 Uhr Radio 1 live und wieder fernsehen nach der Nacht.